Kapitel 4. Das Schiff Lorelei fährt gerade an Koblenz vorbei. Der Kapitän bittet die Gäste in den Salon, denn es ist Zeit zum Mittagessen. Sascha Heine spielt wieder Lieder vom Rhein und die Gäste setzen sich. Fritz Kühn und Julia sitzen mit Daniel und Jasmin und ihren Großeltern an einem Tisch. Die Schiffsküche empfiehlt als typisch rheinisches Essen Surbrade. Das bestellen einige Passagiere. Andere essen weniger. Nur halbe Hahn mit Röggelsche, ein Roggenbrötchen mit Käse und saurer Gurke, in Köln ein typisches Essen. Man trinkt dazu ein Kölsch oder, wenn man aus Düsseldorf kommt, ein Alt. Und weil man am Rhein ist, natürlich auch Rheinwein. Am Tisch der Kühns spricht man über die Lorelei. Und da erzählen die Kinder: Wir haben sie gesehen, die Lorelei. Sie ist auf unserem Schiff. Wie bitte? Fragt Fritz Kühn. Keiner am Tisch will es glauben. Da wird die Musik lauter und Lorelei Scholl steht auf der Bühne. Das ist sie, sagt Daniel leise zu Jasmin. Lorelei erzählt über die Lorelei. Da fragt Fritz Kühn, warum gab es denn immer wieder diese Schiffsunfälle direkt am Lorelei-Felsen? Lorelei lacht laut. Das ist ein Geheimnis. Sie kennen doch das Lied und alle Kapitäne sind Männer, wie Sie. Und die Männer werden verrückt von dem Singen der Lorelei. Der Kapitän kommt gerade in den Salon. Er weiß es besser. Liebe Gäste, das lässt sich alles erklären. Das ist kein Geheimnis. Vor dem Lorelei-Felsen sind im Fluss einige gefährliche Klippen, also Felsen unter Wasser. Jeder weiß das, aber es gibt immer noch Schiffer, die nicht aufpassen. Und dann passiert es. Aber uns passiert das nicht. Da können Sie sicher sein. Das hübsche Gesicht der Reiseleiterin wird plötzlich ganz hässlich. Sie sagt nichts, beginnt leise zu singen und verschwindet dann im blauen Licht der Bühne. Alle Gäste im Salon sind irritiert. Das ist aber eine komische Frau, meint die Großmutter von Jasmin und Daniel. Naja, sagt Fritz Kühn, die Reiseleiterin macht ihre Arbeit nicht gut. Aber es ist, wie es ist. Zum Glück ist das Wetter schön, der Rhein ist schön und wir machen eine schöne Reise. Aber Papa, Julia ist etwas nervös. Hier stimmt doch etwas nicht. Mach dir keine Gedanken. Geh doch mit den anderen hoch aufs Sonnendeck. Fritz Kühn ist jetzt fast allein im Salon. Eigentlich kann ich auch aufs Sonnendeck. Da gibt es doch einen Aufzug, überlegt er. Er fährt mit seinem Rollstuhl durch einen Gang. Niemand ist da. Niemand? Er kommt zum Aufzug, die Tür öffnet sich und er fährt hinein. Dann drückt er den Knopf Sonnendeck. Der Aufzug fährt nach oben, stoppt, aber die Tür öffnet sich nicht. Der Aufzug fährt sofort wieder nach unten. Die Tür öffnet sich und er fährt schnell hinaus. Nur keine Panne im Aufzug, denkt er. Er will den Gang zurückfahren, aber plötzlich steckt er fest. Er kann nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Da merkt er, jemand ist hinter ihm. Plötzlich sind Hände an seinem Rollstuhl, jemand fährt ihn weiter. »Wer ist das?«, fragt er nervös und will sich umdrehen. »Dreh dich nicht um, das bringt Unglück«, flüstert eine Stimme böse. »Ich bin die Lorelei. Du musst weg von hier. Hier ist der Ausgang. Das Rettungsboot und die Schwimmwesten, nichts für dich.« Jetzt sieht er die große Tür vor sich. Der Ausgang direkt zum Fluss. Diese Person fährt ihn zur Tür. Plötzlich hat er große Angst. Aber da hört er Stimmen, lachende Stimmen, Leute kommen. und sofort ist seine Begleitung weg. Schnell dreht er sich um und sieht gerade noch jemand mit langen blonden Haaren um die Ecke verschwinden.